Der chinesische Delegationsleiter protestierte kürzlich in seiner Rede auf der UNO-Vollversammlung gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea.